Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 529 an Schiller. Endlich ist denn auch die erste Redoute mit männiglicher Zufriedenheit vorüber und das Lokal zu diesem Zwecke nun auch bestimmt. Ich muss noch einige Tage verschiedenen Geschäften widmen, Dienstag nach Roßla gehen, so daß ich glaube, sonntags, den 4. November, bei Ihnen zu sein und den übrigen Monat mit Ihnen zuzubringen. Mich verlangt es gar sehr nach einer Folge von innerer Tätigkeit, die ich leider bisher so lange nicht genossen habe. Unsere Schauspieler mögen mittlerweile einige Nova, welche, aufrichtig zu reden, von schrecklicher Art sind, lernen und vortragen. Die Rechnung wegen der Auslagen liegt bei. Professor Meyer hat sie gemacht und erwartet deren gelegentliche Wiedererstattung. Den Betrag für den Musenalmanach, für welchen im Voraus Danke wünsche hier zu erhalten, ob es gleich auf eins hinauskommt, denn Cotta hat mir früher oder später etwas zu remittieren. Von Schrödern habe ich eine Antwort, die, wenn man seine Art kennt, welche freilich unglaublich trocken und abgelebt ist, so ganz freundlich und artig klingt. Es entscheidet sich aber doch dadurch, dass er diesen Winter nicht kommt und wahrscheinlich auch künftigen nicht und so weiter. Es ist mir nur lieb, dass man wenigstens für die erste Zeit hierüber Gewissheit hat und seinen eigenen Gang fortgehen kann. Hoffen und harren ist gar meine Sache nicht. Leben Sie recht wohl und fahren fleißig in Ihrer Arbeit fort. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und genießen der schönen Tage, welches mir versagt ist. Weimar am 27. Oktober 1798. G.